als Greenpeace in meiner kleinen Welt noch keine Relevanz besaß, Froschschenkel kein Thema waren, da Knäckebrot mit Salami der Renner war, traf ich meinen ersten Frosch auf Eis. Beziehungsweise unter Eis im Winter beim Eishockey. Große glotzende Augen, erstarrt in 20 cm Tiefe. Das anfängliche Entsetzen legte sich bald und fantastische Möglichkeiten taten sich auf. Hätten wir eine Motorsäge gehabt, wäre er komplett in der Feuerzangenbowle als Überraschungsgast gelandet. Aber mit den Schlittschuhkufen war kein Rankommen. Das war damals, als der Teich nur Teich hieß. Wir im Sommer die Schlauchboote in den Tümpel setzten, verlorene Goldfische angelten, Sex noch kein Thema war und jeder ungeniert die Hosen zum Pinkeln herunterließ. Die Frösche waren immer da. Nur im Sommer laut, dann schlafraubend. Die Jungs wollten sie aufblasen und wir sollten sie küssen. Ihre Rufe höre ich heute, noch 30 Jahre später, und lehne mich wohlig zurück in Erinnerung der unbeschwerten Abenteuer und den Schoß meiner Familie.